im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, heute sind wir überpünktlich. So muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Freitemennacht, heute auch wieder. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Isabella. Isabella ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Isabella, um was geht's denn bei dir? Also mein Thema ist Zwangsprostitution. Bist du betroffen? Ich war betroffen, ja. Vor 4 Jahren. Ja. Wie lange warst du in der Situation? 3 Jahre. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe mir damals eine Wohnung gesucht und habe dann auch eine gefunden. Und nachdem ich eingezogen bin, ein paar Tage später ist dann der Vermieter gekommen und hat mich vergewaltigt und zusammengeschlagen. Mhm. War das eine Wohnung in einem kleinen Haus oder in einem großen Mietshaus? In einem größeren Mietshaus. Der hat dich vergewaltigt und zusammengeschlagen. Mhm. Und dann? Hat er mir gedroht, wenn ich nicht das machen würde, was er möchte, dass Schlimmeres passiert. Wie hat er es formuliert? Was wollte er von dir? Ja, dass ich für ihn anschaffen gehe. Ja. Was hast du gesagt spontan? Ich habe ihn gar nicht, ich war in dem Moment einfach nur perplex. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich habe Schmerzen gehabt. Ich habe das auch irgendwo gar nicht, glaube ich, so realisiert in dem Moment. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja. Er hat ein paar Stunden später, musste ich dann den ersten Kunden bedienen. Schon ein paar Stunden später. Mhm. Wie war deine Lebenssituation zu dieser Zeit? Hattest du einen, zum Beispiel einen Freund? Nein, ich hatte keinen Freund, ich war arbeitslos. Mhm. Er hat mich halt auch vorher ausgefragt. Mhm. Aber ich sag mal, sowas denkt man im Moment einfach nicht. Ja. Dann hat er dich dazu gezwungen, gleich am ersten Tag nach, ein paar Stunden nachdem er dich vergewaltigt hat, mit einem anderen Mann zu schlafen. Ja. Wie geht es einem denn da? Was empfindet man da? Ekel, Hass. Man fühlt sich einfach nur erniedrigt. Ekel, Hass. Du musst auch Angst, irre Angst gehabt haben vor dem Typ. Natürlich. Das kam auch noch hinzu. Ich hatte wahnsinnige Angst, Todesangst. Dann ging das 3 Jahre, ging es so? Mhm. Immer in dieser Wohnung? Ja. Nachher, also später, relativ bevor ich raus bin, habe ich dann auch Kunden zu Hause besucht. Das war, ja, vielleicht mein Glück. Dein Glück, warum? Ich war zu diesem Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, heroinabhängig. Mhm. Und ich konnte einfach nicht mehr. Es war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Ich habe kurz vorher, hat er mich zur Abtreibung gezwungen. Du warst schwanger von ihm oder von einem Kunden? Von einem Kunden. Das heißt, du hast deinen Dienst ohne Kondome durchgeführt? Ja. Immer? Meistens. Also es war auch die wenigsten, die es wollten. Mhm. Du wolltest, glaube ich, gerade weiter erzählen, wie du dann rausgekommen bist. Ich habe dann bei diesem Kunden versucht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Er hat einen Krankenwagen gerufen. Mhm. Und der hat dich dann abgeholt? Ja. Und hast du da im Krankenhaus gesprochen, was los ist? Nein. Sondern, wie ging es dann weiter? Ich bin abgehauen. Aus dem Krankenhaus? Ja. Da war die Abtreibung schon, hatte die da schon stattgefunden? Ja. Mhm. Dann bist du abgehauen. Wohin bist du abgehauen? Ich bin einfach los. Finger raus und irgendwo hin. Du konntest ja nicht in dein Zuhause zurück, denn das war ja die Wohnung von deinem Peiniger. Ja. Ich bin einfach abgehauen. Bin hier, also wo ich jetzt auch lebe, in ein Hotel. Mhm. Hattest du denn ein bisschen Geld? Nein, ich hatte nichts. Und wie hast du das Hotel bezahlt? Ich bin, ja, aufs Amt, hab den irgendeine Story runtergeleiert. Mhm. Und sie haben Gott sei Dank geholfen. Mhm. Mhm. Hat denn dein, ich nenne ihn dein Peiniger, ich nenne ihn den Verbrecher, hat er dich verfolgt, gesucht? Nein. Ich weiß es nicht, nein, ich glaube nicht. Weil ich denke, dass er auch weiß, dass ich meinen Mund halten werde, dass ich auch nicht zur Polizei gehe. Warum gehst du denn nicht zur Polizei? Dir ist ja nun etwas ganz Schlimmes angetan worden. Ich weiß es nicht. Mit wem hast du denn schon über diese schlimme Zeit gesprochen? Ich habe Gott sei Dank mittlerweile sehr liebe Menschen kennengelernt, die es auch wissen. Hm. Und denen du dich anvertrauen konntest. Ja. Hm. Wie lebst du denn heute? Was machst du? Ich habe einen Job. Ich habe es auch echt geschafft, sehr lange zu verdrängen. Vergessen kannst du es nicht. Mhm. Und ja, ich sag mal, seit ein paar Wochen kommt alles hoch. Das glaube ich. Ich kann auch bald nicht mehr. Ich bin darüber fassungslos, was du mir gerade am Anfang erzählt hast, wie das angefangen hat. Das hat dann 3 Jahre gedauert. Drei Jahre warst du in diesem Martyrium. Er war dein Zuhälter, er war der Vergewaltiger. Hat er dann dich auch im Laufe der 3 Jahre immer wieder vergewaltigt? Ja. Hm. Hat er dir etwas Geld gelassen von dem, was du verdient hast? Nein, kein Cent. Von was hast du gelebt? Du musstest Essen und Kleidung kaufen. Ja gut, Essen und Kleidung, also das hat er bezahlt. Aber das war auch, und halt die Drogen. Das war auch das Einzige. Die Drogen hat er auch bezahlt, das wusste er. Mhm. Damit hat er dich wahrscheinlich auch noch im Griff gehabt. Später ja. Also er hat mich eigentlich auch da drauf gebracht. Ach so, ich hatte gerade verstanden, dass du vorher schon drogenabhängig warst. Nein. Mhm. Heroin? Ja. Mhm. Was hat er dir angedroht? Was passiert, wenn du was sagst? Dass er mich umbringt. Und du hast es ihm abgenommen, weil du ihm das zugetraut hast? Ja. Wie hast du das all die Jahre ausgehalten, Isabella? Ich weiß es nicht. Du hattest ja vorher mit Prostitution und dergleichen überhaupt nichts zu tun. Nein. Hast du einen Freund heute? Nein. Könntest du überhaupt einen Freund haben? Nein. Ich vermute auch, dass du auch keine Sexualität erleben würdest können und wollen. Nein. Du bist, nachdem du aus diesem Martyrium raus bist, nie bei einem Arzt oder einem Therapeuten gewesen. Nein. Warum nicht? Ich hatte so wahnsinnig Angst. Angst vor was? Vor ihm. Aber der Therapeut ist oder der Arzt unterliegt ja der Schweigepflicht, der darf ja nichts sagen. Ich weiß, aber trotzdem, ich habe mich so geschämt. Hm. Vielleicht fällt es einem auch ganz einfach schwer, dann jemandem gegenüber zu sitzen und all diese schlimmen Dinge zu erzählen. Vielleicht hast du davor auch Angst. Ja. Aber wie mutig, dass du jetzt hier anrufst. Wenn du an diese Zeit denkst, was kommt dir zuerst in den Sinn? Dass das die schlimmste Zeit meines Lebens war. Träumst du davon? Ja. Du sagst, du gehst jetzt einem Beruf nach. Ich werde dich erstmal nicht fragen, was für ein Beruf das ist, weil ich dich nicht erkennbar machen möchte, falls irgendwie jemand zuhört und da irgendwas kombiniert. Ist dieser Beruf, den du ausübst, was ist der für dich? Im Moment, ja, das ist das, was mich im Moment echt aufrecht erhält. Also Lebenshalt. Ja. Und du kannst da auch dadurch deinen Lebensunterhalt dann bezahlen? Ja. Hast du noch Eltern? Habe ich ja, aber ich habe kaum Kontakt. Und in der schlimmen Zeit, wie sah da der Kontakt aus? Eigentlich gar keinen. Also ist das Verhältnis zwischen dir und den Eltern nicht besonders gut? Mhm. Gibt es denn sonst noch vielleicht einen Bruder, eine Schwester, nahe Verwandte? Ich habe noch Geschwister, ja, aber das ist auch nicht so. Und die ahnen gar nicht, was mit dir passiert ist in den Jahren zuvor. Mein Gott, Isabel, das tut mir leid, was du mitgemacht hast. Ich glaube, das können wir uns alle überhaupt nicht, auch nicht ansatzweise vorstellen, was du hinter dir hast. Das war ja 3 Jahre Folter und Todesangst. Und Ekel. Ja. Weißt du, natürlich wünsche ich mir als Außenstehender, dass dieses Schwein hinter Schloss und Riegel kommt, denn der wird sein Unwesen weitertreiben. Aber in erster Linie geht es jetzt erstmal um dich. Und ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend in gute therapeutische Hände gehörst. Denn du sagst ja gerade mir auch, es wird immer schlimmer jetzt. Ja. Weinst du viel? Ja. Was machst du, wenn du so abends von der Arbeit kommst oder an Wochenenden? Fernsehen gucken. Meistens so. Ja, Couch. Also bist alleine. Mhm. Und dann kommen die Gedanken natürlich. Ja. Isabella, ich habe hier eine sehr erfahrene Psychologin im Hintergrund arbeiten. Die heißt Claudia. Die wird dich jetzt nochmal anrufen. Und sie wird dich beraten, was für eine Art von Therapie du machen solltest. Und sie wird dir auch erklären, dass du dir da, oder ich sag's dir auch nochmal, du brauchst da wirklich erstmal gar keine Angst haben, dass jemand quatscht oder dich verrät. Niemand wird dich verraten von Seiten eines Therapeuten oder eines Arztes. Und schämen brauchst du dich nicht. Schämen muss der sich. Du brauchst dich nicht schämen. Du bist Opfer eines schweren Verbrechens geworden. Alle Sympathien sind auf deiner Seite. Und nochmal, ich finde es toll, dass du angerufen hast. Vielleicht ist es der erste Schritt in eine etwas bessere Zukunft. Das wäre schön. So geht's nicht mehr weiter. So geht's nicht mehr weiter, sagst du. Ich mag es, ich höre es. Isabella, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. Und die Claudia hat das Gespräch mitgehört und sie wird dich gleich anrufen und dann könnt ihr gemeinsam in Ruhe sprechen. Von Herzen alles Gute und viel Kraft und viel, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian, danke. Tschüss. So, jetzt muss ich mal einmal durchatmen. Das war jetzt sehr ernst. Aber diese Sendung lebt ja von den Gegensätzen. Wir haben sehr traurige, sehr ernste Sachen und dann auch sehr schräge Sachen oder sehr lustige Sachen. Und Wir kommen jetzt zu einem Thema, was mich nun sehr interessiert. Morgen soll ja was Besonderes passieren hier in dieser Sendung. 18 Jahre Domian, meine Kollegen haben irgendetwas vorbereitet, von dem ich wirklich nichts weiß. Und jede Nacht gab es ja jetzt einen Einspieler im Fernsehen und im Radio, wo die Kollegen etwas gemacht haben. Und ich höre gerade, dass jetzt dieser Einspieler auch wieder kommen soll. Wir sind gespannt. Deutschland rätselt. Wenn ihr jetzt tapfer immer die ganze Woche zugeguckt habt, wisst ihr, dass irgendetwas am Freitag passiert. und einer der beliebtesten Fernsehmoderatoren geht durch ein Wechselbad der Gefühle. Mann, ist das spannend. Ist das spannend. Ist das spannend. Ihr Schmocks. Also, ich bin ganz gespannt und bin auch ausgesprochen gerührt, muss ich euch sagen. Und er versichert der Nation. Ich weiß überhaupt von gar nichts. Mehrfach. Ich weiß es definitiv nicht. Ich habe es ja gestern schon gesagt. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich weiß nach wie vor nicht, was los ist. Und ich habe nichts gemerkt. Überhaupt gar nichts. Obwohl wir ständig hier jede Nacht zusammenhängen und an der Sendung arbeiten. Und morgen wird das Geheimnis endlich gelüftet. Die Spannung steigt immer mehr zum Freitag hin. Was denn am Freitag passiert? Es wird immer geheimnisvoller. Doch schon jetzt verraten wir Ihnen ein wichtiges und erschreckendes Detail, das morgen alles auf den Kopf stellen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, was es sein soll. Denn morgen wird Jürgen Domian zum ersten Mal in der Geschichte seiner Sendung... Wir entschuldigen uns für die kurze Bild- und Tonstörung. Das laufende Programm wird jetzt fortgesetzt. Jetzt hoffe ich aber, dass es schon bald Freitag ist. Das halte ich ja gar nicht mehr aus die ganze Woche. Und falls Sie es vergessen haben... Ich weiß von nichts. Ja, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich habe jetzt die Woche über natürlich immer spekuliert. Was kann es sein? Was haben die vor? Und habe so verschiedene Dinge durchgespielt... Ich komme allerdings nicht weiter. So während der Zeit vor der Sendung und nach der Sendung laufen die alle hier immer mit ihren Honigkuchengesichtern rum und schmunzeln mich an und lassen mich ganz schön im Trockenen stehen. Ich weiß es nicht. Also morgen wird das Geheimnis gelüftet. Übrigens soll ich dann auch nochmal euch ausrichten, dass ihr bitte anruft und mailt, wenn ihr etwas Besonderes zu dieser Sendung erzählen könnt, eine bestimmte Anekdote. Vielleicht habt ihr eure Liebe gefunden hier in dieser Sendung oder irgendetwas Außergewöhnliches, was man so Anekdote nennt. Dann sollt ihr gerne auch Gedichte schreiben, Lieder schreiben. Ihr sollt Fragen oder könnt Fragen formulieren an mich, das, was ihr schon immer mal fragen wolltet. Oder auch sehr gerne etwas malen. Das Malen kann man irgendwie einscannen und dann auch mailen. Also mailt oder ruft an und in 24 Stunden wissen wir mehr. So, 1:17 Uhr. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin, das ist Emina, 32, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Emina. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ach Mann, brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Oh. Wir machen es uns jetzt sehr, sehr, sehr schön hier. Ja, das ist super. Deine Stimme hört sich ganz anders an als im Radio. Ist es wahr? Ja. Ja. Das ist das Telefon. Um was geht's denn? Ja, ich wollte dir, bevor ich zu meinem Thema komme, wollte ich dir noch sagen, ich kann nicht mehr ohne dich mit meinem Hund spazieren gehen. Du kannst nicht mehr ohne mich mit deinem Hund spazieren gehen? Richtig, ich gehe seit 8 Jahren, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, habe ich einen MP3-Player mit und höre deine Sendung. Siehst du, das ist so eine kleine Anekdote. Ich glaube, sowas wollen die Kollegen auch hören, morgen. Das ist Ritual, Hund ausgehen, mit dem Hund rausgehen und dann auf dem... Kopfhörer. MP3-Player, genau. Ja. Hör ich dich, genau, seit 8 Jahren. Mann, oh Mann. Danke für deine Sendung, genau. Dann bin ich ja immer ganz nah bei dir. Ja, genau. So, jetzt komme ich zu meinem Thema. Gerne. Und zwar wollte ich dir einfach nur mal erzählen, mit was ich das Jahr 2013 gestartet habe. Ja, und zwar mit einer veganen Challenge. Mit einer veganen Challenge? Genau. Ja, und zwar ist das eine 30-Tage-Challenge aus einem bestimmten Buch von einem ganz berühmten veganen Koch. Mmh. Habe ich schon gehört, habe ich schon gelesen, ja. Wie heißt der? Wie heißt der noch? Attila Hildmann. So war es, genau, ja. Genau. Und nach diesem Buch lebt man halt 30 Tage vegan. Ja. Und das Besondere daran ist noch, weil vegan war ich nämlich schon vorher, ohne Zucker, ohne Weißmehl und ohne Konservierungsstoffe ernährt man sich da. Also vegan, erklären wir nochmal, heißt absolut auf alle tierischen Produkte verzichtend, auf Fleisch, auf Käse, auf Eier, auf Milch, Joghurt, Quark und so weiter. Richtig. Das war für mich gar nicht neu, weil ich war vorher schon vegan, aber neu war es halt kein Zucker und kein Weißmehl, keine Pommes, keine Nudeln und so weiter. Das ist, aber ja. Das klingt doch wie Folter. Nein. Nein. Im Gegenteil. Gegenteil, im Gegenteil. Es war einfach wunderbar. Also ich habe damit 8 Kilo abgenommen, ich habe nicht gehungert. Hattest du denn Gewichtsprobleme vorher? Immer noch. Immer noch? Komm, wir reden ja ganz offen. Nein, da hören zu viele zu. Das okay, keine Zahlen. Aber es gibt ein gewisses Problem, das halten wir mal fest. Richtig. Aber das Problem ist jetzt schon ein bisschen kleiner geworden, weil du diese Diät gemacht hast. Genau, das ist aber keine Diät, das ist eigentlich eine Ernährungsumstellung. Okay, falscher Ausdruck, genau. Entschuldigung. Ja. Ja, aber genau. Was isst man denn dann noch? Nur Gemüse, dröge gekocht? Nein, im Gegenteil. Ich mache mir zum Beispiel Spaghetti, mache ich mir aus Zucchinis. Spaghetti aus Zucchinis? Ja, da gibt's so einen Spiralschneider, da drehe ich die durch und dann habe ich Spaghettis. Jetzt muss ich mal fragen, ich war gerade so begeistert von dir, das habe ich nicht richtig kapiert. Du durftest auch keine Nudeln essen. Nein, also kein Weißmehl, also kein Mehl. Genau, so war's. Nein. Und dann habe ich mir Nudeln aus Zucchini gemacht zum Beispiel und dann eine Carbonara-Soße aus Mandelmus. Ja, das hört sich jetzt einfach komisch an, aber das schmeckt wie Käse. Du wirst es nicht glauben. Es machen jetzt so viele Leute die Challenge, dass überall war Mandelmus ausverkauft. Ich glaube das. Ich habe so etwas Ähnliches auch schon mal probiert und habe dann auch im ersten Moment gesagt, das waren andere Sachen. Die sieht aber seltsam aus oder das klingt komisch und schmeckt dann erstaunlich gut. Das stimmt schon, ja. Ja. Was mir große Schwierigkeiten machen würde, da ich ja so sehr, sehr gerne mal ein lecker Stück Kuchen esse oder Schokolade, auf darauf zu verzichten. Ja, aber pass mal auf, man kann sich selber Schokolade machen. Wie macht man das? Und zwar auch aus diesem Mandelmus zum Beispiel. Dann braucht man Kakaobutter. Die darf man nehmen? Ja, das ist ja, die sehen aus wie für die Ratten diese Joghurt-Drops. das schmelzt man, dann macht man da Mandelmus rein und dann kann man das, wie man möchte, mit Kakaopulver, mit Früchten noch, zum Beispiel Cranberries. Und dann wird das hart und dann ist das wie eine Schokolade oder besser. Wie süßt man das? Also, während der Challenge darf man ja keinen Zucker, aber erlaubt ist Agavendicksaft. Kennst du das? Das kenne ich. Ja. Das ist sehr süß. Ja, das ist süßer als Zucker, dementsprechend braucht man dafür aber nur sehr wenig. Man könnte ja auch Stevia nehmen. Könnte man auch. Siehst du, du sprichst mit einem Fachmann. Ja, genau. Ja, aber Stevia, also schmeckt mir persönlich jetzt nicht so gut. Hast du das schon mal probiert? Ja, ich muss sagen, ich habe mich da schon ganz gut dran gewöhnt. Es schmeckt so ein bisschen lakritzig am Anfang, aber es ist sehr süß und wenn man das eine Weile isst, dann ist es auch okay. Ja. Also 8 Kilo in dieser Zeit abgenommen. 8 Kilo abgenommen, aber was das Wichtigste einfach war, ich habe mich fitter gefühlt. Ich war wacher. Ich habe mehr Sport gemacht. Also ich war einfach besser gelaunt. Bist du denn jetzt wieder zurück in deine normale vegane Ernährung gerutscht? Normalerweise muss man es 30 Tage machen. Ich habe es 60 gemacht, dann habe ich ein bisschen Pause gemacht. Jetzt war ich im Urlaub in Tunesien und da war dann ganz schwierig. Aber gestern bin ich wieder da und jetzt starte ich wieder weiter mit meiner Challenge. Ach so. Und wie lange soll das jetzt nochmal dauern? Ja, bis ich mein Ziel erreicht habe. Also noch lange. Du kannst ja das Ziel nennen. Du musst ja nicht sagen, wie schwer du jetzt bist, aber du kannst ja das Ziel vielleicht nennen. Dann weiß ich Bescheid. 60 Kilo? 60? 50? Nein. Und wie ich abnehmen will? Ja. Was ist das Ziel? Wohin möchtest du? Ja, ich will noch ungefähr 20 abnehmen, sag ich mal so. Okay. Ja. Ja. Ja. Ich merke schon, das ist ein bisschen, die will mir das nicht alles so verraten. Ich höre es schon. Nee, das will ich nicht so verraten. Ja. So, das ist natürlich immer das Alte, das muss ich einfach fragen. Alle Veganer springen mir jetzt an den Hals, aber ihr Lieben, das muss ich fragen, weil die Menschen das sich auch immer denken. Hat man nicht nach einer gewissen Zeit irgendwelche Mangelerscheinungen, wenn man so lebt? Ja, man hat einen Cholesterinmangel oder einen Fettmangel. Nein, wirklich. Ganz im Ernst. Also man muss nur auf den Vitamin B12, da muss man drauf achten, weil das kann man sich pflanzlich nicht zuführen, sonst alles andere ja. Achso, und das nimmt man dann als Pille ein, oder wie? Ja, gibt zum Beispiel auch als Zahnpasta. Wie Vitamin B12 als Zahnpasta? Ja, extra aber, für die Veganer. Aber ich schluck mein Zahnpasta doch nicht runter. Ja, das reicht anscheinend, wenn man sich das da... Ehrlich? Als Zahnpasta? Ja. Aber ja. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche netten Pillchen, die man da... Gibt's auch. Jetzt ein wichtiges Argument oder eine wichtige Frage. Wie kostenaufwendig ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Denn diese Nussmusse, die sind natürlich schon etwas teurer. Mhm. Ja, aber man kann sich die, wenn man einen guten Mixer hat, auch selber herstellen. Also ich habe mir jetzt einen guten Mixer gekauft und dann mache ich mir das einfach selber. Ja. Also ich merke schon, man muss sich da ein bisschen reinknien. Husch geht es nicht. Denn die Preise, so die normalen Preise im Bioladen sind ja schon exorbitant hoch bisweilen. Und wenn man dann noch ins Vegane geht, also ganz billig ist es nicht. Aber wenn man da so Tricks hat, wie du gerade gesagt hast, dann... Ja. Du bist begeistert. Ich bin sehr begeistert, weil ich bin ein anderer Mensch geworden. Also wenn ich in den Laden gehe, ne, dann sehe ich die riesigen Obsttheken und Gemüsetheken und freue mich da, die Sachen zu kaufen, anstatt vorher halt war ich ein richtiger Pommes-Junkie. Also Obst kann man in Massen essen? Ja, aber nur bis 16 Uhr, danach nicht mehr. Ach du lieber Gott, ist das alles anstrengend. Bis 16 Uhr nur? Man darf nicht einen leckeren Pfirsich oder sowas im Sommer abends mal so um 10 Uhr abends naschen. Ja, da muss man 3 Straftage dranhängen. Also, ein bisschen schwierig, aber sehr effektiv, wie du sagst, und auch schmackhaft. Man muss sich damit beschäftigen und dann hat es auch einen Erfolg. Richtig. Und dann in dieser Gruppe, in dieser Facebook-Gruppe, von der soll ich dich übrigens natürlich grüßen, die hören jetzt alle zu. Liebe Grüße zurück. Ja, super. Und da baut man sich halt gegenseitig noch auf, macht sich Mut und ich alles. Ich muss ja sagen, ich bin ja weder vegan noch Vegetarier. Ja, aber, ich weiß. Nein, pass auf. Aber ich tendiere immer mehr in die Richtung, muss ich sagen. Ja, wirklich. Ja. Aufgrund der ganzen Skandale und der Tierquälerei, die damit verbunden ist, sind mir diese Richtungen mittlerweile sehr sympathisch. Das muss ich ganz klar sagen. Liebe Emina. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Wir hören uns dann beim Hundespazierengehen wieder. Ja, richtig. Ja, ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Du bist super auf die nächsten 100 Jahre. Alles Gute und viel Erfolg weiter beim Essen, sagen wir so. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Edeltraut, 50. Guten Morgen, Edeltraut. Guten Morgen. Edeltraut, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Das geht darum, ich muss anders anfangen. Ich bin jetzt ein Jahr Single gewesen. Ja. Hab dann am 14. Januar im Chat einen Mann kennengelernt. Ja. Wie alt? Ich bin 50, er ist 44. Okay. Alles im grünen Bereich. Ja, kann man so sagen. Ja. War aber nur eine Sexbeziehung. Ja. Okay. So, dann kam das immer so, dass er sich mal Geld leihte von mir. Ach du lieber Gott. Ja, so, mal so 200 Mal ein 100er. Was ja schon ganz schön viel ist. Ja, ist aber angeblich ein Vermögensberater. Natürlich. Ja, sind die ja meistens. Jetzt habe ich aber vor 14 Tagen geerbt. Ja. Von meiner lieben Oma. Darf ich fragen, wie viel? 50.000. Boah. Das ist aber fett. Also meine Oma hat immer gespart. Wie ältere Leute so sind, die haben ja Sparstrümpfe. 50.000 Euro auf einen Schlag, das ist natürlich Auf einen Schlag vor 14 Tagen. Wow. So, war natürlich schön. Habe ich mich drüber gefreut. Bist du, wenn ich so fragen darf, bist du so normal verdient, sodass das für dich auch viel Geld ist? Ja, ich bin OP-Schwester. Okay, dann ist es wirklich eine schöne große Summe, über die man sich sehr freuen kann. Ja, das ist ja, man verdient ja nicht viel. Wir sind ja alle im Gehalt. Ich weiß, ja. So, und habe dann gedacht, na gut, dann machst du deine Wohnung mal ein bisschen schön und alles, was man sich so leistet, einen Urlaub. Genau. Jetzt hat er natürlich das mitbekommen. Das hättest du dem gar nicht erzählen dürfen. So, das hat er mitbekommen, weil ich samstags den Anruf bekommen habe und er war bei mir. Ach so, gut, da kann man sich ja nicht so verstellen. Nee, jetzt hat er mich natürlich gefragt, ob ich ihm bis Montag Geld leihen könnte. Wie viel will er haben? 10. Was 10? 1000? Ja. Nein, Edeltraut, nie im Leben. Keinen Cent kriegt er mehr. Und wenn er noch so ein Hengst im Bett ist, bitte... Ja, das geht ja nicht um Hengst. Ich meine, ich habe ja jetzt gedacht, das wäre jetzt mal was Richtiges gewesen, wenn man ein Jahr alleine ist. Mann, wie viel Geld? Mittlerweile muss ich sagen, so ein Chat ist auch nicht das Richtige. Nein, wie oft seht ihr euch denn so jetzt seit Januar? Wir sehen uns immer zweimal in der Woche. Oder ein ganzes Wochenende. Und dann geht immer schön die Post ab? Ja, es geht die Post dann ab und dann fährt er wieder nach Hause. Ja. Er ist ja auch nicht von meiner Gegend. Wie weit wohnt er weg? Anderthalb Stunden. Weißt du was über sein Leben, abgesehen, dass er natürlich Vermögensverwalter ist? Nicht richtig. Ich weiß wohl, er hat eine Tochter, die bei ihm lebt. Mhm. Also Vermögensberater ist er, den Namen habe ich auch gefunden schon. Ich bin ja auch nicht so ganz dumm. Du weißt aber nicht, ob er eine Frau hat, oder? Es steht drin im Profil verheiratet. Und hast du ihn gefragt, bist du verheiratet? Ich habe ihn gefragt, er hat mir gesagt, er wäre getrennt. Ja. Und seine Frau, also was mich stutzig macht, seine Tochter darf nicht rauskriegen, dass er eine Beziehung hat, das wäre zu früh. Wie alt ist die Tochter? 25, kann mir keiner erzählen. Nee. Wie viel Geld hast du dem schon geliehen jetzt in all den Monaten? Das sind nur Kleinigkeiten, das sind jetzt 600, die kann ich gut verschmerzen. Okay, aber die kann man auch nicht verschmerzen, weil man im Gehalt ist. Aber du hast auch noch keinen Euro zurückgekriegt von ihm? Nein, er hatte mich immer vertröstet, er hat ja was in Sand gesetzt als Vermögensberater, wie das ja so ist. Edeltraut, der lügt dir komplett die Taschen voll. Meinst du? Ja, da sagt, mein Bauch schreit gerade, sagt der Edeltraut, die soll die Finger von dem lassen. Und wenn der jetzt so unverschämt ist und von dir 10.000 Euro verlangt, die kriegst du nie im Leben wieder. Ja, das habe ich auch schon gedacht, weil mir das auch ein bisschen stutzig mache, dass er das bis Montag braucht. Ach, das braucht er auch ultimativ noch, also bis Montag. Ja, ich habe das ein bisschen abgeblockt. Ich habe ihn seit Montag nicht mehr gesehen. Habe mir immer neue Ausreden einfallen lassen, dass ich arbeiten muss durch meinen Beruf. Mensch, du wirkst hier jetzt im Gespräch am Telefon sehr resolut. Ja, das ist so gesehen, ich habe immer gedacht, das würde was Festes. Aber jetzt mittlerweile denke ich, der hat nur was fürs Bett gesucht. Ja, aber du hast doch am Anfang für mich auch so gesagt, das ist nur Sex. Daraus schloss ich, ja, das ist für das dich... Ja, das sollte ja mehr werden. Wir haben ja immer gesagt, wir probieren das erstmal, wie es sexual klappt. Und dann wird das mehr. Nur mittlerweile wurde ich dann immer stutziger, dass er mir immer sagt, das geht bei ihm nicht, es geht nur bei mir. Ja, komm, vergiss es. Dann wäre das schon längst passiert, wenn ihr euch hättet ineinander verlieben wollen. Und wenn er dann auch noch von sich aus sagt, das geht bei ihm nicht, bei ihm ist das nur Sex. Sei froh, deine Oma würde sich im Grabe rumdrehen. Ja, das habe ich ja jetzt auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn meine Oma jetzt sieht, dass ich an so einen geraten tue, die wird sich im Grab umstellen und sagen, dafür habe ich dir das Geld nicht hinterlassen. So, und dafür habe ich nicht so lange gespart, würde die Oma sagen. Genau. Ne? Wenn du sagst, dass die... Also du meinst das auch, ich sollte den abschieben. Aber Edeltraut, ganz hundertprozentig, ich würde dem nicht nur kein Geld mehr geben. Ich würde den in den Wind schießen. Das ist ein Schwindler. Mhm. Mit dem stimmt was nicht. Irgendwas ist da. Ja, reden kann der viel. Der kann viel reden, genau. Der kann viel reden. Such dir, geh in den Chat. Du hast gesehen, du hast den schnell kennengelernt, dann wirst du auch jemand anderen kennenlernen. Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, das ist schon klar. Aber ich habe jetzt gedacht, das wäre mal ein Volltreffer. Hast du dich jetzt schon so ein bisschen in den verknallt? Ja, das schon. Viel. Viel sogar. Und das weiß er auch. Er ist ja dann auch da, wo er weiß, dass ich das mache für ihn alles. Wie gesagt, ich war ja mal stutzig, bei Geld hört meine Freundschaft auf. Und er wusste, wenn er mir sagt, gib mir mal 300, habe ich ihm die auch gegeben. Das ist schon ein Ding, wenn er sagt, ich bin Vermögensberater oder Verwalter oder Berater. Und dich Berater ständig, ist, ja. Ja, Berater. Und dich dann ständig anpumpt wegen Geld, das ist... Und jetzt, warum plötzlich 10.000? Wofür 10.000? Ja, er hätte angeblich ein Geschäft, die wären in Insolvenz und er müsse das zurückbezahlen. Mhm. Praktisch seine Provision, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, müsste er dann zurückzahlen bei dem Vermögensverwalter. Der lügt wie gedruckt. Und jetzt habe ich aber gehört, dass es das wohl gar nicht gibt. Was ausgezahlt ist, ist ausgezahlt. Mhm. Wenn du jetzt dich ganz von dem trennst, wird dir das wehtun? Ich glaube mal, der wird nicht so einfach aufgeben. Mhm. Weil er ist ja hartnäckig, er ruft ja jeden Tag an. Ja, pass mal auf, dann geh in die Offensive. Dann sagst du, okay, dann möchte ich dich mal bei dir zu Hause besuchen. Ich möchte deine Tochter kennenlernen, die ist 25 Jahre alt. Wenn du getrennt bist, ist deiner Tochter das zumutbar? Und ich möchte dich auch... Ja, das denke ich ja auch. Ja. Ich meine, bis 25. Und dann sagst du, ich möchte dich gerne auch mal in deinem Büro besuchen. Ja, das hatte ich ja jetzt vorgeschlagen, weil, wie gesagt, ich hatte ihm jetzt gestern gesagt am Telefon, ist kein Thema. Ich sage, wenn deine Tochter 25 ist, wir müssen uns ja nicht bei ihm zu Hause treffen. Ich sage, wir können die auch mal im Café treffen. Nee, man kann sich auch bei dem, wenn der getrennt lebt, kann man sich gut bei dem zu Hause auch treffen. Ja, nur komischerweise, er kann nie zu Hause telefonieren. Ja, siehste. Ach, hör auf. Nee, lass dich gar nicht auf solche Sachen an. Mit Treffen im Café und Tochter und so. Schluss, aus, Ende. Das war's. Ja, dann mach ich das doch. Mach es, mach es. Genieß. Ja, dann mach ich das auch. Dann brauchen wir morgen gar nicht vorbeikommen. Finde ich ja, wirklich. Ganz im Ernst. Weil ich hatte echt gedacht, na gut, wenn er so arm jetzt im Moment ist, dass er da dringend das Geld braucht. Wenn man verliebt ist, braucht man immer eine neutrale Stimme irgendwie so um sich herum, die klar sagt. Deswegen habe ich dich angerufen. Ja, das verstehe ich. Wenn man verliebt ist, dann ist man bekloppt. Ja, man hat die rosane Brille auf, sonst stimmt das Sprichwort, glaube ich. Das stimmt. So, Edeltraud, genieß diese Erbschaft und geh auch sorgsam mit dem Geld deiner Oma um. Die wird sich freuen, wenn du dir schöne Sachen leistest, das ist ja auch richtig, aber verprass es nicht an irgendwelche Kerle, die dich übers Ohr hauen wollen. Nee, ich wollte den ja noch mit dem Urlaub nehmen, aber ich glaube, das kann ich mir auch schenken. Du fährst schön allein in Urlaub. Ja, das werde ich auch. Jetzt komm. Ich danke dir erstmal für deinen Ratschlag. Edeltraud, alles Gute wünsche ich dir. Ich habe gesagt, der Dominant, der hat bestimmt eine gute Idee. Der sagt auch, siehst den endlich ab, diesen. Mann, Mann. Also, alles Gute und viel Glück, Edeltraud. Ich dir auch. Ich wünsche dir eine schöne Sendung. Dankeschön. Noch. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Heidi. Heidi ist 69. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen. Hallo, Heidi. Ja, hallo. Bitte den Ton ganz abdrehen vom Radio. Ja, habe ich weggemacht. Sehr gut. Um was geht's? Also ich habe Eheprobleme mit meinem Mann. Ja. Und er ist schlägt mich immer, also ab, nicht immer, sage ich immer, aber in Abständen, weil er trinkt. Er trinkt immer viel Alkohol. Mhm. Und er geht immer dann in den Keller und kommt die ganze Zeit nicht rauf. Dann sage ich dann zu ihm, wo bist du denn so lange gewesen? Ich sitze ja meist in der Küche oder in der Essdiele, dann kommt er auf mich zu mit den beiden Fäusten und sagt auch zu mir, ich die Schwein bringe ich um. Dich Schwein bringe ich um, sagt er zu dir. Ja, und dann habe ich Angst bekommen, dann habe ich die Polizei geholt. Hat er denn auch dann schon zugeschlagen gehabt? Ja, da hat er schon zugeschlagen gehabt. Wohin und wie schlägt er dich? Ja, das erste Mal war gewesen, hier oben auf dem Arm. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, und dann habe ich meine Angst gekriegt, da habe ich meine Nachbarin angerufen, die ist dann rübergekommen. Mhm. Und der hat dann da gesessen, damit ich jemanden einen Schutz hatte. Und einmal hast du auch die Polizei gerufen? Ja, habe ich die Polizei gerufen. Wie ging das dann weiter? Die kamen und dann? Ja, dann ist er ins Bett gegangen und dann sind sie zu ihm hingegangen und haben gesagt zu ihm, er möchte aufstehen, er möchte seine Sachen zusammenpacken, möchte den Autoschlüssel hier lassen, weil er hatte eine Fahne gehabt, den Wohnungsschlüssel möchte er hier lassen und er dürfte sich jetzt 10 Tage nicht in der Wohnung sehen. Hat er sich dann gehalten? Ja, er hat mich dann aber einmal angerufen über Handy, aber ich habe nicht abgenommen. Wo war er denn die 10 Tage über? Da war er im Wohnwagen gewesen, musste er zum Wohnwagen gehen. Die haben ihn gefragt, wo er hingehen könnte. Mhm. Da habe ich gesagt, er könnte zum Wohnwagen gehen. Also ihr habt einen Wohnwagen irgendwo stehen? Und so 5 Kilometer von uns, wo wir wohnen. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet schon? Wir sind jetzt 48 Jahre verheiratet. Boah, das ist eine lange Zeit. 48 Jahre. Und der trinkt immer nur, wenn er in den Keller geht. Ja, wenn er in den Keller geht. Und kommt dann besoffen hoch und ist aggressiv. Ja, dann ist er besoffen, dann sagt er, ins wäre es nicht gut. Dann liegt er auch tagelang, liegt er im Bett. Und ich sitze hier dauernd alleine. Und ich kann eben nicht so rausgehen, weil ich mit einem Rollator fahre. Verstehe. Und dann bin ich den meisten Zeit zu Hause. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch keine Lust, hier was zu machen im Haus, weil ab das Kochen ist, was so eine Hausfrau macht, da habe ich dann gar keine Lust. Und dann sagte ich, wäre eine faule Sau. Und dann tut er über meine Eltern herziehen. Meine Eltern sind schon über 30 Jahre verheiratet. Mhm. Ich hatte wunderbare Eltern. Über 30 Jahre tot, meinst du? Ja, 30 Jahre. Und tut er alles auffühlen. Mhm. Wenn er mich mit Namen bombardiert, gebe ich ihnen auch Antworten. Und sie sind auch manchmal nicht fein. Aber ich kann mir das noch nicht alles gefallen lassen. Verstehe. Wie lange läuft das denn jetzt schon mit dem... Das läuft bei uns beiden schon... 10 Jahre so. Mein Mann ist jetzt 10 Jahre zu Hause. Der ist vom Beruf, ist er Lokführer gewesen. Mhm. Hat in der Zeit, wo er Lokführer war, Unfälle gehabt. Da haben sich Leute vor die Lok geschmissen. Mhm. Und dann hat die Bundesbahn damals ihn eine Kur bewilligt. Die hat sie bezahlt. Ja. Und da sollte er sich da aussprechen. Mhm. Aber mit dem Psychologen zu sprechen, ist er 4 Wochen mit dem Fahrrad rumgefahren, da ist er 4 Wochen, ist er 850 Kilometer gefahren. Ach. Also er war gar nicht bei dem Psychologen, sondern ist einfach Fahrrad. Er war einmal gewesen in der Gruppe und hat er gesagt, das gefällt ihm nicht. Da hat der Psychologe gut gesagt, da machen wir einzeln. Das hat er einmal mitgemacht und dann ist er dann nicht mehr hingegangen. Das heißt, er trägt das alles noch mit sich rum und wahrscheinlich ist das auch der Grund seiner Aggressionen, die sich jetzt gegen dich richten. Aber ich kann doch nicht dafür, ich bin doch selber krank. Ja, du kannst da wirklich nichts für. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein, Kinder haben wir keine. Ja. Mit wem kannst du dich denn so aussprechen? Mit niemandem. Mit niemandem. Ich habe zwar eine Nachbarin, mit der spreche ich, und auch mal mit 2, 3 Bekannten, aber ich bin nur bei ihm schuld. Es geht nur den ganzen Tag, du bist schuld, und ich bin bei alles, was hier passiert in unserer Wohnung, bin nur ich schuld. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir das Leben nehmen werde. Mhm. Ich kann das einfach, ich weiß auch gar nicht, wohin. Was ist denn an deinem, so wie du es mir schilderst, klingt das sehr bedrückend. Was ist an deinem Leben noch schön? Gar nicht mehr schön. Ich werde jetzt im Juni werde ich 70 Jahre. Mhm. Wir hatten zum Beispiel am Sonntag unseren 48. Hochzeitstag. Ja. Da bin ich morgens um 10 Uhr weggegangen, bin hier in den nächsten Ort gefahren, ins Kurort, und bin abends um 5:30 wiedergekommen. Ich habe da im Kurort auf der Bank gesessen. Ich habe bitterlich geweint. Da kam ein älteres Ehepaar auf mich zu und hat gesagt, was haben Sie denn? Können wir Ihnen helfen? Nein, sag ich, es ist gleich vorbei. Ich kann ja nicht jeden Leuten erzählen, was hier bei uns in der Ehe los ist. Das heißt, er hat dir auch nichts geschenkt zum Hochzeitstag? Nein, auch nicht das. Du ihm auch nicht? Nein, ich auch nicht. Wie läuft denn das bei euch Weihnachten? Weihnachten gibt's gar nichts hier. Weihnachten, Geburtstag gibt's bei uns gar nicht mehr. Schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ihr lebt einfach so nebeneinander her? Ja, wir nehmen, und ich weiß, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wohin. Ich wollte ins betreute Wohnen gehen. Das habe ich alles schon eingeleitet gehabt. Aber das kann ich mir gar nicht erlauben. Eine betreute Wohnung kostet alleine Miete 1.000 Euro. Mhm. Und ich kriege bloß 350 Euro Rente. Ja, ich verstehe. Das heißt, du würdest dich schon gerne von ihm trennen, wenn das finanziell ginge? Ja, wenn es ginge. Aber es geht leider nicht. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt mal da durchgekommen bin. Ich sitze jetzt jede Nacht hier und versuche, dass ich zu dem Dummen da durchgekommen bin. Und er liegt im Bett nebenan? Irgendwie. Nein, der ist im Wohnwagen jetzt. Der ist zu Hause. Ach so, der ist noch im Wohnwagen. Ja, ich würde auch gar nicht, ich hätte auch Angst gehabt, wenn er jetzt hier ist, dass ich angerufen habe. Der hätte viel zu viel Angst, wenn er jetzt dahinter steht. Würde er so rumbrüllen und dazu schreien, würde keiner mehr was verstehen. Ist er denn jetzt freiwillig im Wohnwagen? Nein, ich habe ihn rausgeschmissen. Das ist immer noch die Sache mit der Polizei, was du gerade gesagt hast. Ja, das war die Polizei nicht, das war das vor 4 Wochen. Ach so, da hast du ihn rausgeschmissen und da hält er sich dann noch dran. Also ich habe gesagt, er sollte seine Sachen packen und sollte machen, dass er rauskommt. Ich kann nicht mehr. Und wenn du nicht gehst, habe ich am Montag gesagt, nimm ich mir vor dir, dass mir das Leben sei. Jetzt ist er weg, seit Montag? Seit Montag. Was glaubst du denn, wie lange er durchhält? Ja, er hat ja heute morgens wieder angerufen, er wollte mit mir einkaufen gehen. Ich habe gesagt, ich brauche nichts, ich habe alles. Und wenn ich was haben möchte, dann sage ich meiner Nachbarin Bescheid. Mhm. Die besorgt mir das dann schon. Also, du bist so richtig leid. Ich bin fertig mit den Nerven. Du bist fertig mit Nerven, du bist so richtig leid und würdest lieber heute als morgen von dem Mann weggehen. Ja. Ja. Nur das Geld, das ist das Problem. Ja, das ist denn. Er hat zwar eine gute Pension, aber das wird ja dann aufgeteilt, was ich mir gespart habe und was er hat. Ne? Mhm. Und da muss ich auch noch sagen, ich habe jetzt erst vor 14 Tagen eine Karte bekommen, dass ich an unser gemeinsames Konto gehen konnte. Mhm. Das war vorher nicht möglich. Nein, er hat gesagt, du brauchst die Karte nicht, ich hole eh sowieso Geld und ich brauche die. Ich habe gesagt, ich will auch eine Karte haben. Nur sei froh, dass du sie jetzt hast. Wenn er jetzt mal, wie gesagt, er ist an Krebs erkrankt, er kann von heute auf morgen sterben, dann hätte ich keinen Pfennig Geld gehabt. Wie schwer ist er denn krank? Ja, der hat Lymphdrüsenkrebs, Blasenkrebs. Und der Arzt, der Professor, der ihn behandelt, da war ich am Donnerstag gewesen, war ich auch zur Untersuchung muss. Und der hat mir gesagt am Donnerstag, dass er weder rauchen darf, noch Alkohol trinken darf. Mhm. Wenn die Lymphknoten nochmal geschwollen werden, kommen die zum Bluten und dann ist er weg. Weiß er, wie ernst es ist? Bitte? Weiß er, wie ernst es ist? Ja, das habe ich ihm gesagt. Da hat er gesagt, ich krepiere sowieso bald. Mhm. Dann hast du wenigstens deine Ruhe und dann bist du glücklich. Wir haben jung geheiratet. Ich war 23 und mein Mann war 21. Mhm. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von heute ist von Liebe nichts mehr da. Ich habe nur noch, für diesen Mann habe ich nur noch Hass. Wie viele Jahre wart ihr denn glücklich miteinander? Also über 35 Jahre waren wir glücklich zusammen. Das ist ja schon mal auch eine schöne Zahl. Aber er hat aber nie zu mir gehalten. Mhm. Die Brüder waren immer auf uns gehässig. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben kein Haus. Wir haben eine Mietwohnung. Wir sind wunderschön eingerichtet. Mhm. Wir haben einen Wohnwagen. Wir haben ein tolles Auto. Mhm. Wir können uns ziemlich alles leisten. Mhm. Wir können Urlaub fahren, wir könnten dreimal im Jahr in Urlaub fahren, nur durch diesen Rollator. Ja. Ist es im Moment nicht möglich, weil und oft unsere Krankheit. Jetzt ist die Frage, Heidi, das ist jetzt ein bisschen makaber, darüber zu sagen, wenn er so schwer krank ist und du sagst, er hat keine hohe Lebenserwartung mehr, dann ist jetzt die Frage, man kann es ja mal so aussprechen, ob man das noch so aushält, die Zeit, ob man es schafft, dass man auf die Zähne beißt. Oder du sagst, ich kann es wirklich nicht mehr und dann muss auch eine andere Lösung gefunden werden. Ja. Das weiß ich nicht. Aber da würden wir uns jetzt gerne für dich im Hintergrund mal schlau machen, was es vielleicht doch für Möglichkeiten gibt, dass du finanziell dass du deine Absicherung hast. Mhm. Weil ich glaube, du hast dich da auch noch nicht so richtig erkundigt, ne? Nein, ich weiß auch manchmal gar nicht, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal weiß ich auch gar nicht, ob ich kalt oder warm bin. Ja, ich weiß, du bist komplett durch den Wind. Ich liege auch die meiste Zeit im Bett, weil ich einfach nicht mehr kann. Mhm. Ich habe auch den Arzt schon gewechselt und deswegen bin ich ja im Dezember und über Silvester in Bad Orb, bald in Hessen, in der Reha gewesen. Da sollte ich ja behandelt werden. Das haben die ja gar nicht getan. Die haben mich, bin auch noch zuckerkrank, da haben die mich mehr oder weniger auf Zuckerkrankheit behandelt. Deswegen bin ich ja gar nicht dahin gefahren. Ach so. Ertappst du dich dabei, bei dem eigentlich schlimmen Gedanken, dass du denkst, hoffentlich stirbt er bald? Ja. Das habe ich schon oft gedacht. Es ist schlimm, sowas überhaupt zu sagen und sowas. Ja, aber das zeigt ja, in welchem Unglück du lebst und wie furchtbar zerfahren das alles ist. Heidi, wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Ja, gut. Wir werden uns schlau machen und mal sehen, ob wir dir konkrete Tipps noch geben können, wie du jetzt doch besser über die Runden kommst. Mhm. Ja? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ja, ist gut. Schönen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Burkhard, 49. Guten Morgen, Burkhard. Hallo? Ja. Ja, Burkhard, guten Morgen. Morgen. Du hörst mich. Ja. Ja, das am ist Telefon hörst du dich ganz anders an. Hat mir heute schon mal jemand gesagt. Fernseher. Das ist ja eine komische... Na gut, am Telefon klingt man immer ein bisschen anders. Okay. So, über was reden wir, Burkhard? Ja. Ich rede über meine Lunge. Über was? Meine Lunge, ich... Die ja. Lunge, die Lunge. Ja, über die Lunge. Mhm. Ja. Bist du lungenkrank? Ja. Was für eine Erkrankung hast du? Na, hier, wie der Roland Kaiser hat. CDPO, wenn ihr das was ja, sagt. Ja, natürlich, da hatten wir auch schon viele Gespräche hier in der Sendung. Ja. Darüber. Eine schwere, sehr schwere Lungenerkrankung. Ja. Und ich bin schon als kleines Kind krank. Weißt du? Das heißt, diese Erkrankung hattest du schon als Kind? Nee, da ging es erst los. Das ging mit chronischer Bronchitis los, Erkältung, dann immer mehr. Mhm. Immer mehr war ich viel im Krankenhaus, zur Kur. Mhm. Dann habe ich mit 9 die erste OP gekriegt und musste so Lungenlappen rausnehmen. Mhm. Ja, und dann bin ich immer noch in Behandlung, immer wieder Krankenhaus rein, raus. Vielleicht erklärst du den Leuten, du bist der Fachmann, nochmal genau, was diese Erkrankung ist. Was passiert da in der Lunge? Also die Ärzte hat mir das so erklärt, wenn jetzt der Vergaser verstopft ist, kommen die Gase aus der Lunge nicht raus. Mhm. Sozusagen, wenn die Lunge jetzt hier, was weiß ich, 6 Liter hat, wenn man hier pustet, kann es sehr gut ausstoßen. Mhm. Und das kann ich halt nicht kriegen, sozusagen die restliche Luft, die da drin ist, nicht raus. Dadurch wird die Lunge vergiftet. So ist es. Und verklebt. Richtig. Mhm. Das habe ich so. Das wiederum hat zur Folge, dass die Lungenfunktion quasi abstirbt. Ja. Mhm. Also das ist verknistert bei mir und bei mir ist das nicht mehr viel. Wie viel Prozent Lungenvolumen hast du noch? 30. Na, von 100 so 30, ganz wenig nur noch. 30%, kann man das so sagen? Ja. Ja. Mhm. Und ich werde, also ich habe ja schon Lungenlappen raus. Mhm. Ja, der mittelsten hier auf der Seite, das habe ich mit 9 oder 12 schon rausgekriegt. Ach, so früh schon? Ja. Mhm. War ich 2 Jahre lang im Krankenhaus und da hat die Genesung halt so lange gedauert und habe keinen Besuch gekriegt von der Mutter. Keinen Besuch von der Mutter bekommen? Nee. Was ist denn das für eine Mutter? Das ist schrecklich. Alle Kinder Besuch gekriegt, ich nicht. Und du lagst in einem Stück so lange im Krankenhaus? Ja. Und die Mutter ist nicht gekommen? Nee. Warum nicht? Weil wir nur noch mehr Geschwister waren. Ja, da gut. 7 Kinder. Ja gut, aber egal. Ich weiß es nicht, warum. Kam denn der Vater, oder? Nee, der Vater hat sich zeitig bei Stift gemacht. Der ist abgehauen. Wer hat dich denn dann überhaupt besucht? Naja, die Krankenschwester und so alles, die haben da mir sehr viel geholfen. Ja gut, aber die waren ja eh da. Von außen hatte ich keine besucht, auch deine Geschwister, nicht? Nee, die waren ja kleiner. Und wie ich war bin das? Ja der Zweitälteste. Und dann, als du dann endlich nach all der langen Zeit aus dem Krankenhaus rauskamst, kamst du wohin? Ins Internat. Achso, nicht nach Hause? Nö. Warum nicht nach Hause? Naja, ich war schon zu Hause teilweise, aber weil ich es mit der Schule nicht so hingekriegt habe, da haben die dann irgendwie, wie das von Jugendamt ist oder so, haben mich in so ein Internat geschickt. Weißt du? Wollte denn deine Mutter dich gar nicht haben? Doch schon, aber die hat sich nicht halt so gekümmert. Die hat sich auch nicht dafür ins Zeug gelegt, dass sie zu dir kommt. Wie war denn dann später, als du älter wurdest, das Verhältnis zu deiner Mutter? Naja, dann war ich im Internat 4 Jahre. Dann kam ich nach Hause. Dann sollte ich gleich arbeiten gehen. War ich in so einer geschützten Werkstatt. Mhm. Hab da gearbeitet, 8, 3, 5 Stunden. Dann ging das nicht mehr so. Bin ich nur noch 6 Stunden hier. Dann kamen die Wände. Dann war der Laden zu. Und seitdem bin ich ja zu Hause und kriege seit 1981 schon Invalidenrente. Mhm. Und jetzt kriege ich ja hier, wie heißt das, EU-Rente. Mhm. Ja. Und lebt deine Mutter noch? Ja. Und wie ist das Verhältnis heute? Wie ich sie sehe, sage ich guten Tag, Ludwig. Ich kann jedenfalls nicht sagen, ich habe sie lieb. Mhm. Kann ich nicht sagen. Ja, das kann ich ja gut verstehen. Sie hat dich ja offensichtlich auch nicht lieb. Ja. In all den Jahren. Wie geht es denn jetzt mit deiner Erkrankung weiter, Burkhard? Ich stehe jetzt auf der Liste seit 2 Jahren. Mhm. Auf das Zentrum Berlin. Also Transplantationsliste. Ja. Ja. Mhm. Braucht eine komplette Lunge. Das wäre dann die Rettung, ne? Das war bei Roland Kaiser genauso. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du eine Lunge bekommst und das gut läuft, kannst du die Hoffnung haben, ein ganz normales und gutes und gesundes Leben zu führen. Das wäre schön. Ich weiß nicht, ob ich dich erinnern kann, weil die hat mal eine Frau angerufen. Die hat auch mal eine Lungentransplantation gekriegt. Ja. Das hat mir so viel Mut gemacht. Mhm. Ich glaube, es waren schon mehrere Leute hier, die darüber gesprochen haben und auch dann erfolgreich darüber gesprochen haben. Ja. Wie lebst du? Wie lebst du heute? Hast du einen Partner, eine Partnerin? Ja, ich bin verheiratet. Ja. Und das war auch so erst anfangs schwierig, weil ich bin ja auch so rein raus und naja, jetzt werden es nächstes Jahr haben wir 25 Jahre. Oh, das ist natürlich schon Hochzeitstag. Eine schöne lange Zeit. Eine Tochter habe ich, eine Enkeltochter habe ich. Also erlebst du das Familienglück jetzt nachträglich nach, was du früher nicht hattest? Ja. Und bist freundlich und nett zu deinen Kindern und Enkeln, was deine Mutter bei dir nicht gemacht hat? Meine Schwiegermutter ist die Beste. Das ist die Beste? Ja. Das ist der Mutterersatz dann? So ist es. Ja. Burkhard, diese Erkrankung geht, glaube ich, nicht einher mit Schmerzen, ne? Doch, Schmerzen habe ich auch. Doch, du hast auch Schmerzen. Natürlich, Rückenschmerzen, Auswurf, schwindelig, manchmal ganz schwach. Mhm. Das und keine Luft vor allen Dingen. Ja, klar, das sowieso, das ist mir schon klar, ja. Ja, und hier Sauerstoff, hier hörst du es? Ich höre es, genau, ja. Das heißt, es ist... Hört man das an deine Kopfhörer? Ich höre das, ja. Ja. Also man quält sich so von Tag zu Tag über. Ja, ich bin ja noch mal froh, wenn ich draußen bin, mal 2, 3 Schritte laufen. Glaube ich. Ja, habe ich zwar so ein tragbares Sauerstoffgerät bei mir. Mhm. Einmal die Woche kommen sie ja zum Tanken, bringen ihr das Ding voll. Ja. So, und dann stehe ich früh auf, nehme mir Medikamente, inhaliere. Ja. Und eine Nacht habe ich eine Atemdruckmaske, dass die Lunge entlastet wird. Verstehe. Also das ganze Leben läuft im Zeichen der Erkrankung. Der ganze Tag, ne? Der ganze Tages- und Nachtablauf. So ist es. Mensch, Burkhard. Soll ich halt machen. Alle wünschen dir von Herzen, dass du bald den erlösenden Anruf bekommst und dass du dann transplantiert wirst. Mhm. Ich würde gerne etwas mit dir vereinbaren. Wenn du transplantiert bist, was ich hoffe, was bald sein wird, würdest du dich denn netterweise nochmal melden bei uns? Ich melde mich wieder, ja. Sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mal eine Frage, kriege ich von dir ein Autogramm? Na, aber sehr gerne. Sehr gerne. Dafür legst du auf und wir rufen dich gleich an, wegen deiner Anschrift. Ja. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und ich bin sicher, alle Zuschauer und Zuhörer jetzt auch, dass du bald eine neue Lunge bekommst. Bald. Ja, das wäre schön. Alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich wieder. Und dann finde ich auch gut, du hast gute Hemden. Gute Hemden, danke schön. Ja, die sind neu. Ich habe das so die ganzen Jahre beobachtet. Ja. Ja, mit den hohen Stehkragen. Genau, die mag ich sehr gerne. Mhm. Ich danke dir, Burkhard, und wir melden uns gleich wegen der Anschrift. Okay, ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, hier haben wir jemanden, der heißt fast so wie ich, der heißt nicht Domian, sondern Damian, 24. Guten Morgen, Damian. Hallo, Shirin, I love you, baby, hoppa, hoppa, fin konkret. Grüß dich. Hooligans Hooligans Hannover, Shirin, I love you, baby, Hooligans Hannover, ciao bello. Ja, nun habe ich mich schon gefreut, dass er so einen schönen Namen hat. Und dann labert er so rum. Aber wir wollen darüber lachen und es gleich wieder vergessen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass Karl-Heinz hier ist. Und Karl-Heinz ist 70. Guten Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen. Karl-Heinz. Ich habe eine Frage. Ja. Sie waren vor kurzem bei Platzfleisch in der Sendung. Ja. Und da war eine Ordensschwester. Ja, die Frau Lenzen. Das ist eine nette Frau. Und das ist mir sehr nahe gegangen, dass man dieser Frau keine Unterstützung gibt seitens der Kirche. Also dass man da nicht hingeht und da irgendwie was unternimmt. Also ich will nur mal vielleicht kurz erklären, Frau Lenzen war viele Jahrzehnte in Afrika. Ja, habe ich alles mitbekommen. Genau, ich erkläre es nur den Zuschauern zu, nochmal eben kurz. Hm? Und sie hat als Nonne dort gearbeitet und war eben auch in sehr, sehr, sehr schwierigen Situationen dort und in Krisengebieten und hat Kondome dort verteilt. Und Kondome verteilen heißt natürlich in der katholischen Kirche eine Todsünde und ist, um es jetzt kurz zu machen, ist rausgeflogen aus der Kirche. Hat dann auch ein Buch geschrieben und hat lange um ihre Rechte gekämpft. Und sie sagt, dass sie sich so sehr der Kirche zugehörig fühlt, aber sie durfte nicht mehr dabei bleiben. So war es, ne? So kurz ja, so zusammen. Ja. Mhm. Und dann kann ich nicht verstehen, da war ja rein Weihbischof aus... Da war ja auch ein Weihbischof aus Hamburg. Ja, Bischof Jaschke war dabei. Da war noch eine Pastorin, ein Atheist. Nee, kein Atheist. Peter Brings war da. Ja. Und deswegen kann ich nicht begreifen, dass ich habe gedacht, am anderen Tag, man würde was sehen in der Zeitung oder was lesen. Gar nichts. Kannst du mir sagen, ob da eine, oder können Sie mir sagen, ob da eine, was unternommen worden ist? Also ich bin jetzt nicht ganz informiert, wie die Situation bei Frau Lenzen ist. Ich meine zu wissen, dass das Finanzielle irgendwie geregelt wurde. Will mich aber jetzt nicht hier falsch festlegen. Ja, ich habe nur gehört, dass sie vom Sozialamt lebt. Das ist doch traurig. Ja, wenn sie da 40 Jahre oder 30 Jahre die Schwerstarbeit geleistet hat, ist doch seitens von der Kirche doch für meines Erachtens doch eine Unzumutbarkeit. Ja, das finde ich allerdings auch. Und ich habe sie ja nun persönlich kennengelernt und fand sie eine sehr sympathische und sehr überzeugende Christin für mich auch, die wirklich tätige Nächstenliebe geleistet hat in Afrika und dann letztendlich dafür bestraft wird. Mhm. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich will mich da gerne schlau machen, Karl-Heinz, was da los ist. Oder vielleicht können wir auch mal hier in der Sendung mit Frau Lenzen sprechen. Das kann ich mal überlegen, ob ich das arrangieren kann. Mhm. Würde euch alle sicherlich auch interessieren. Unheimlich würde mich das interessieren, denn die tat mir sehr leid, diese Ordensschwester. Ja. Darf ich fragen, welcher Religion oder welcher Glaubensgemeinschaft? Ich war nämlich katholisch, bin aber nachher evangelisch-lutherisch übergeschont zu evangelisch-lutherisch. Ja. Ich bin jetzt 50 Jahre verheiratet und das hat mich schon mitgenommen. Bitte? Und? Das hat mich schon mitgenommen. Ja. Bist du denn mit deiner Kirche zufrieden? Es geht. Es geht. kann man auch noch einiges ändern. Ja, ich komme aus einer Familie, wo meine ganze Verwandtschaft studierte, waren auch im katholischen Glauben und so weiter. Und da bin ich ein bisschen erschüttert, dass sowas noch heute noch möglich ist. Ja, da sind wir alle erschüttert, das sage ich dir. Also, ich mache mich schlau oder vielleicht taucht Frau Lenzen mal hier auf. Wir werden uns kundig machen. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute, Karl-Heinz. Danke für den Anruf. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Ansgar Machalitzki. Und jetzt stehen wir vor dem großen Tag. Morgen weiß ich nicht, was hier passieren wird. Morgen lassen wir uns überraschen. Also wir, das heißt ich und ihr, die Zuschauer und Zuhörer. Und da führt die absolute Regie mein Team. Alles ist möglich morgen. Und Ich sage nur mal kurz, was mein Team gerne von euch hätte. Anekdoten zur Sendung, vielleicht Fragen an mich oder Gedichte über die Sendung, Lieder zur Sendung, irgendwas Gemaltes zur Sendung, wie auch immer. Also, wir sind sehr gespannt und ich freue mich sehr. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen geht es los. Gute Nacht, bis dahin, ciao.